Laut der südkoreanischen Internetzeitung Tonglys veranstaltete der Verein Die Menschen für Frieden und Wiedervereinigung am 27. Juli im Stadtamt Seoul eine Bilder- und Fotoausstellung unter dem Themen Gegen die SAT-Einführung zur Verhütung der erneuten Aggression Japans und Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel und Abschluss des Friedensvertrages.